Vogelstimmen schweigen bis zum Morgengrauen. Schließ die Augen, wir bewachen all dein Glück und Lachen. Niemand darf dich stören, doch schlafe ruhig ein. Schlafe ein! Bis dahin ist noch Zeit. Schlafe ein!